festen Stahlbeton, ausgebaut mit Heiligungs- und Panzerturm, soll sie standhalten, der Kaisertruppensturm. Was unmöglich war es, dieses Wort zu leben, wochenlanges Kämpfen um des Bruders Leib und Leben. Tausende kamen ihres in dieser Metzelei, für die Heimat war den Soldaten sein eigenes Einerlei. Findet man das nur noch dunkle Gänge. Soldaten trieben sich hier und sind gegenseitig in die Enge. Man hörte, sie husten, schreien, hören und sie schießen. Man sah die Senkersnebel und sein Bruder Blute fließen. Doch heute findet man das nur noch dunkle Gänge. Soldaten trieben sich hier und sind gegenseitig in die Enge. Man hörte, sie husten, schreien, hören und sie schießen. Man sah die Senkersnebel und sein Bruder Blute fließen. Man sah die Senkersnebel und das Bruderblut im Fliegen.